Stadt überqueren, nur um dich endlich mal wieder zu sehen. Yeah. Ich hab lang gewartet auf den Moment und alles, was zählt, ist, wie es später ist. Ich will nicht mehr allein sein, du weißt, dass ich dich will. Der Sensenmann klopft an die Tür, aber ich chill. Distanz, ja, sie killt mich, muss warten, doch will nicht.